Telefon. Geh doch mal ran. Du siehst doch, dass ich keine Hand frei habe. Ich bin letztes Mal schon rangegangen. Da war aber nicht Dieter dran. Und jetzt ist Dieter dran? Mhm. Das ist eigentlich seine Zeit. Da kommt er aus der Praxis. Geh mal ran. Aber lass dich auf keine Diskussion über Partnerschaft ein, ja? Und sag ihm nichts von Durchlauferhitzer. Sondern? Na, sag ihm, dass hier alles wunderbar läuft. Dass er sich auf gar keinen Fall selber runter bemühen muss. Läuft ja auch alles wunderbar, oder? Du sagst es. Mhm. Dann sag's ihm. Sag's ihm selber. Geh jetzt ran, ja? Oder willst du, dass Viktor rangeht? Na bitte. Es war gar nicht Dieter. Der lässt es immer länger klingeln. Meno male. Und Viktor? Schreibt fleißig? Wer schreibt, bleibt. Wer spricht, nicht. Von Viktor wird man noch reden, wenn kein anderer Schriftsteller mehr gelesen wird. Aber erst dann. Willst du auch einen Campari? Mm-mm. Pronto? Chi parla? No, no. Le ha sbagliato il numero. Numero falso, sì. Non mi dispiace. Qui non c'è il dottor Pandolfi. Qui si trovano solamente tedeschi. Di niente, di niente. Vi prego. Per carità. Prego, prego. Da hat sich eine verwählt. Ist wohl auch schon ein bisschen zu spät für Dieter. Um diese Zeit spachtelt er längst. Wann essen wir eigentlich? Viktor wollte was kochen. Ah, wollte er das? Na, dann mache ich mir schon mal ein Panino. Jetzt bist du dran. Ich bin das letzte Mal rangegangen. Da war aber nicht Dieter dran. Ist er jetzt auch nicht Forza? Pronto? Ach, du bist es. Ja, grüß dich. Es ist Dieter. Gut geht's, Dieter. Ja, alles läuft wunderbar. Prächtiges Wetter. Fast etwas zu heiß. Und ihr in München? Ach was. In München ist es auch heiß. Nein, ich sprach mit Gerhard. Der steht gerade neben mir. Grüß Dieter schön. Wie bitte? Nein, ich habe Gerhard was gefragt, weil der gerade was gesagt hat. Dass du ihn grüßen sollst. Wie? Entschuldige, Dieter, aber Gerhard redet immer dazwischen. Ich geb dir mal Gerhard. Grüß doch. Ach, der musste leider gerade in die Küche, weil da ein Wasser kocht. Ja. Ja. Ja, mit dem Herd ist auch alles in Ordnung. Klar, ich weiß, wo der Durchlauferhitzer ist. Du, der Durchlauferhitzer... Du, Dieter, das mit dem Durchlauferhitzer war so. Als wir nach San Gimignano gefahren sind, war hier noch prima Wetter. Und dann muss es hier dieses Gewitter gegeben haben. Und weil wir den Stecker des... Warum erzählst du denn das von dem Durchlauferhitzer? Aber du hast doch vom Durchlauferhitzer angefangen. Ach was, Dieter hat mir gerade erklärt, dass das Mäusegift neben dem Durchlauferhitzer steht und da... Dieter, bist du noch dran? Ja, da war wohl was in der Leitung. Ja. Ja, verstanden. Nein, mit dem Durchlauferhitzer ist alles in Ordnung. Ja, klar. Bei Gewitter ziehen wir natürlich immer den Stecker raus. Sowieso. Ja, das Mäusegift streuen wir. Ach was? Ach wirklich? Und wann? Wie schön. Prima, Dieter. Bis dann. Ciao. Scheiße. Kommt Dieter? Und ob er kommt. Dieser pflichtvergessene Verhaltenstherapeut lässt seine Bettnässer, Klaustrophobiker und ledierten Ehepaare mir nichts, dir nichts im Stich, um es sich für ein verlängertes Wochenende in der Toskana gut gehen zu lassen. Einfach so. Ohne befürchten zu müssen, aus der Übung zu kommen. Dafür hat er ja uns. Und wir haben Viktor. Oh, Vater. Wann kommt Dieter? Wir müssen sofort mit Viktor reden. Wann Dieter kommt? Morgen Abend. Oder übermorgen früh. Oh, Scheiße. Du, das Wetter bleibt so. Florenz hatte gestern ein Minimum von 22, dann Maximum von 32. Und am Wochenende... Also dieser Montaigne, hier, aus seinem Essay über den Eigendünkel. Eigendünkel? hier steht Eigendünkel. Eigendünkel? Aha, und was ist das? Hör doch erst mal zu. Wer nicht hoch steht, kann nicht tief fallen. Folgendes Beispiel von einem braven Mann, den viele noch gekannt haben. Er verheiratete sich, da er schon ziemlich bei Jahren war und seine Jugend als ein lustiger Gesell in Wort und Taten zugebracht hatte. Weil er sich bewusst war, wie weidlich Stoff ihm der große Orden gegeben hatte, sich über andere aufzuhalten und lustig zu machen, so heiratete er, um sich in Sicherheit zu setzen. Eine Frau aus einem solchen Hause, wo sie sonst jedermann für Geld haben konnte, und machte mit ihr den Kontrakt. Prosit Metze. Prosit Matz. Metze finde ich lustig. Klar findest du das lustig. Wieso? Du findest doch alles lustig, was auf Kosten der Frau geht. Ich? Wieso findest du Metze lustig? Das ist doch ein eindeutig diskriminierender Begriff. Matz etwa nicht? Matz? Nein. Matz ist lustig. Und wieso ist Matz lustig und Metze nicht? Kannst du mir das mal erklären? Matz. Das klingt wie Schmatz. Und Metze klingt wie Schmetze. Schmetze. Metze. Wo ist denn da der Unterschied? Das verstehst du nicht. Als Mann. Aha. Als Mann. Mhm. Spricht mir also qua Geschlecht die Fähigkeit zur Einsicht ab. Weißt du, was das ist? Sexismus. So weit sind wir also wieder. Sehr interessant. Matz. Und wenn jemand es wagt, diesen Fakt mal beim Namen zu nennen, dann ist er in euren Augen ein Macho. Sehr aufschlussreich. Matzi. Schmatzi. Aber wenn diese Hemingway-Dublette, dieser Macho ältester Schule, dieser abgewichste Zotenreißer zur schönsten Mittagszeit auf der Schreibmaschine rumdonnert, dann findet ihr das natürlich völlig in Ordnung. Ihr? Dann eben du. Was schreibt denn der überhaupt? Er schreibt doch überhaupt nicht. Hat sich vielleicht ausgeschrieben. Manchmal schreiben sie sich ja aus, diese Schriftsteller. Dann fällt ihnen das passende Adjektiv nicht mehr ein. Und dann greifen sie zum Gewehr. Und bumst die. Ein Freund, ein großer Freund. Das ist der beste, was es gibt in der Welt. Hast du mit ihm gesprochen? Und du? Hast du mit Danilo gesprochen? Es war nicht der richtige Moment. Borsi war bei ihm. Er hat ihm geholfen. Beim Pflügen? Du hast doch selbst gesehen, dass sie nicht gepflügt haben. Sondern? Sie haben Dünger abgeladen. Für die Oliven. Dünger? Jetzt? Was heißt hier jetzt? Wollen die jetzt düngen? Unfug. Jetzt liegt der Dünger in drei großen Haufen auf dem Campo. Und Danilo und Borsi sind jetzt zum Pranzo nach Hause gefahren und wir könnten es jetzt so schön ruhig haben, wenn nicht gerade jetzt jemand unbedingt Schreibmaschine schreiben müsste. Ich meinte, wollen die jetzt düngen? Jetzt? Mitten im Sommer? Das überlass dem Bauern. Man düngt nicht mitten im Sommer. So? Das ist nicht gut für die Pflanzen. Ach ja? Man düngt, wenn es regnet. In regenarmen Zeiten nützt das Düngen überhaupt nichts. Da schadet es sogar. Ach was. Und wieso hast du neulich den Oleander gedüngt? Den gieße ich ja auch jeden Tag. Und Danilo kann seine Oliven jetzt nicht gießen. Dieters Oliven. Und er düngt sie ja auch gar nicht jetzt. Und warum lässt er dann jetzt Dünger ankarren? Und warum sprichst du nicht jetzt mit Viktor? Vielleicht erübrigt sich das von selbst. Vielleicht hat er sich jetzt ausgeschrieben. Der säuft vielleicht was zusammen. Diese Stille. Diese unglaubliche Stille. Vier Stühle? Wir sind vier. Bergmann, du, ich und, na, vier. Ich habe Bergmann ein Jahr lang nicht gesehen. Das ist nicht mal ein Jahr her, das war letzten August. Jetzt ist Juli. Ich jedenfalls würde liebend gerne wenigstens einen Abend lang mit meinem alten Freund Bergmann plaudern können, ohne dass dieser... Oh, ich bitte dich, Gerhard. Ach ja, reden darf man hier also auch nicht mehr. Also gut. Aber dann mach du Viktor klar, dass er beim Abendessen unerwünscht ist, ja? Komm, lass uns stehen. Ach, deck doch deinen Tisch alleine. Es ist sowieso viel zu früh. Ich hatte mir erlaubt, Bergmann bereits zu einem Dämmershoppen einzuladen. Ist das ebenfalls verboten? Dämmershoppen? Kannst du mir mal... Dieter? Nein, nein. Sicher Bergmann. Bergmann? Doch, Dieter. Hallo, ich bin der Florian. Und das ist die Silvia. Hallo. Die Zypresse da war aber letztes Jahr noch gesund. Was? Sie waren schon mal hier? Bist du der Gerhard? Dieter hat uns viel von euch erzählt. Ich bin die Silvia. Sie kennen Dieter? Und du bist die Karin. Florian und ich sind große Bewunderer deiner Illustrationen. Ja, hallo. Und ich bin die Silvia. Sie sind Freunde von Dieter? Schade, dass Sie jetzt Neubauten in die Pineta setzen. Sehr schade. Es war mal ein schöner Blick. Die haben mir fast den halben Pinienhain abgeholzt. Wann waren Sie denn Wollen schon Sie mal sich hier? Setzen? Wir lieben nämlich Bäume. Sie haben so was Natürliches. Mhm. Wenn ein Baum stirbt, dann ist es so, wie wenn ein Mensch stirbt. Die Indianer sagen, erst sterben die Bäume, dann sterben die Menschen. Mhm. Die Indianer haben noch natürlich gelebt. Das war, bevor der weiße Mann kam. Mhm. Wir müssten wieder von den Indianern lernen, wie man natürlich mit der Natur lebt. Finde ich. Sie sind Freunde von Dieter? Dieter ist nicht hier? Er hat uns gesagt, er wäre hier. Mhm. Er will morgen oder übermorgen für ein paar Tage kommen. Die tote Zypresse, da müsste aber gefällt werden. Was steckst du die anderen Zypressen an? Wir wollten Dieters Entscheidung abwarten. Mhm. Er hat sie noch nicht gesehen. Sie muss im Frühjahr gestorben sein. Mhm. Letzten Sommer war sie noch grün. Ich finde immer, grün ist Leben. Mhm. Ist das nicht schrecklich, dieses Zypressensterben in der Toskana? Wir sind die Chianti-Ciana von Siena hergekommen. Rund um Gaiole war alles schon braun. Woher kennen Sie Dieter? Sieh mal, Florian, die Zypresse neben der Gestorbenen ist auch schon etwas braun. Mhm. Also ich finde, ihr solltet was dagegen machen. Wenn die Bäume sich nicht mehr selber helfen können, dann muss der Mensch den Bäumen helfen. Es sind doch Dieters Bäume. Bäume sollten überhaupt niemandem gehören. So wie das Wasser und die Luft. Man darf die Natur nicht als Eigentum behandeln. Sie ist uns nur anvertraut. Mhm. Für unsere Kinder, finde ich. Mhm. Woher kennen Sie Dieter? Florian hat ihn mal fotografiert für Psychologie heute. Ja, nur ein Porträtfoto für einen Beitrag über Verhaltenstherapeuten. Aber kennengelernt haben wir ihn hier. Ich habe hier letztes Jahr fotografiert für Casa. Mhm. Die brachten eine Serie über toskanische Landhäuser. Dieter will morgen kommen? Morgen oder übermorgen. Mhm. Schade, dass die Italiener nicht mehr bauen können. Ihr seid zu dritt? Ja, nein. Wir erwarten einen Freund zum Abendessen. Ja, Sie werden ihn nicht kennen. Bergmann. Hm. Er hat ein Haus in Richtung Arezzo. Werner Bergmann? Der vom FAZ-Magazin? Ja. Weshalb? Ist da noch jemand? Nein. Warum? Und wann wollte Bergmann kommen? Gegen Abend. Wieso? Mhm. Ah, nur so. Du könntest ihm doch deine Fotos zeigen, Florian. Mhm. Florian macht nämlich gerade Aufnahmen für einen Toskana-Bildband. Das wäre eigentlich was fürs FAZ-Magazin, nicht wahr, Florian? Mhm. Die haben gute Fotos im FAZ-Magazin. Ach ja? Wir lesen die FAZ kaum. Wir auch nicht. Nur wegen des Feuilletons. Eigentlich haben wir die Taz abonniert. Mhm. Aber wir finden, dass die in letzter Zeit nachgelassen hat, nicht wahr, Florian? Mhm. Sie könnte ruhig schärfer sein. Die FAZ? Nein, die Taz. Die FAZ ist die Zeitung des Großkapitals. Aber gut gemacht. Sie wohnen hier in der Gegend? Wir sind eigentlich ganz spontan hier vorbeigekommen. Ich finde, man muss nicht immer alles vorher planen, weil dann nämlich die Spontanität verloren geht. Mhm. In Düsseldorf, da rufen wir auch nie vorher Leute an, wenn wir sie besuchen. Wenn Ihnen unser Besuch nicht passt, dann können Sie es ja sagen. Wir nehmen Ihnen das nicht übel, nicht wahr, Florian? Mhm. Wenn wir uns spontan einbringen, dann erwarten wir das auch von den anderen. Schönes Licht eben. Ich würde gerne ein paar Aufnahmen machen. Geht das? Ja, klar. Geht. Habt ihr Kinder? Wir auch nicht. Florian meint, er ist noch nicht so weit. Mhm. Ich hätte gerne Kinder. Die sind noch aus sich heraus so spontan. Das finde ich so gut an ihnen. Von Kindern kann man viel lernen. Mhm. Die Kinder sind die Indianer unserer Zeit. Wer? Finde ich. Hilf mir mal beim Tragen. Was riecht denn hier so? Ich rieche... Rieche Menschenfleisch. Wollen Sie heute noch weit fahren? Stell mal den Sack auf die Mauer. Nee, ich habe die tote Zypresse noch immer im Bild. Der Wein und die Ölbäume kommen gut. Die neuen Blechhütten, da müssten eigentlich auch noch weg. Vielleicht sollte man mal dem Bürgermeister schreiben. Lass den Sack mal los. Nee, das bringt's nicht. Der Sack müsste höher stehen. So, dass er die Zypresse abdeckt und den Chianti-Kamm durchschneidet. Sie könnten ja auch das Foto beschneiden. Florian beschneidet nie ein Foto, nicht wahr, Florian? Halt mal den Sack. Der fällt runter, Florian. Und der Orcho wahrscheinlich auch. Der was? Das Ding da heißt Orcho. Orcho, das Ölaufbewahrungsgefäß. Lass den Sack doch los. Der wackelt, Florian. Pass doch auf, der Sack wackelt. Der Orcho hat eben übrigens auch gewackelt. Der Sack darf nicht so wackeln. Es wäre nicht so gut, wenn der Orcho runterfiele. Ich glaube, Dieter hängt sehr an ihm. Er hat ihn auf dem Antikmarkt in Cortona gekauft, wenn ich richtig unterrichtet bin. Drück mal den Sack etwas. Es gibt solche Orchi nicht mehr allzu häufig, wenn ich das noch anmerken darf. Loslassen! Och, eben war das Licht so toll. Um diese Zeit bewölkt es sich hier gerne. Ja. Ach, die Lichtkante auf dem Sack war so toll. Das bleibt jetzt erstmal so. Erfahrungsgemäß. In Terranova gibt es übrigens ein ganz gutes Hotel. Von außen etwas nichtssagend, aber komfortabel und mit einem passablen Restaurant. Sagen jedenfalls unsere Bekannten, die dort schon übernachtet haben. Terranova ist da unten im Val d'Arno, im Arno-Tal. Täler haben das so an sich, dass sie unten sind. Wenn Sie wollen, können Sie von hier aus anrufen und ein Zimmer reservieren. Im Sommer weiß man nie. Ich würde gerne mal duschen. Du auch, Florian? Leider funktioniert der Durchlauferhitzer nicht. Aber nimm doch ein Bad in der Piscina. Was ich schon die ganze Zeit fragen wollte, was riecht denn hier so? Die Piscina ist hinter dem Haus. Ich weiß, wo der Pool ist. Und? Hat der Typ sein Foto gemacht? Das Licht war nicht danach. Und jetzt? Sie fragten, ob sie ein Bad nehmen könnten. Und? Hast du ja gesagt? Ich kann doch Dieters Freund nicht das Baden verbieten, solange du sein Haus in ein Altenheim für wohnungslose Schriftsteller verwandelst. Psst. Ich dachte immer, das sei ein freies Land, in dem man seine freie Meinung sagen kann. Und meiner Meinung nach muss Viktor... Und weißt du, was ich meine? Die beiden sollen ihr Foto machen und dann schleunigst abhauen. Was wird denn das überhaupt für ein Foto? Was soll denn dieser Zementsack? Das scheint der Versuch zu sein, die Toskana ohne scheußliche Neubauten und ohne tote Zypressen ins Bild zu setzen. Ein durchaus lobenswerter Versuch. Es gibt ja schon genügend Toskana-Bildbände voller scheußlicher Neubauten und toter Zypressen. Endlich mal einer ohne. Also eines sage ich dir. Für die koche ich nicht. Sag's nicht mir, sag es ihnen. Sag ich auch. Sei ruhig ganz spontan, ne? Das isst man heute. Karin was gegen mich? Karin? Wieso denn? Ich mag Karin, sie ist sehr weiblich. Ich find's gut, wenn Frauen weiblich sind. Es würde mich sehr betroffen machen, wenn Karin was gegen mich hätte. Frauen haben oft was gegen mich. Eigentlich komisch. Badet Florian noch? Ist das so wichtig? Ach. Florian ist also Fotograf. Sieht so aus. Und was machen Sie? Du bist komisch. Wie meinen Sie das? Sie? Ich? Fällt es dir so schwer, jemand zu duzen? Mir? Ist dir sonst niemand hier, oder? Duzen, nicht duzen. Wenn ich jemanden mag, dann duze ich ihn einfach. Ach ja? Du nicht? Mögen, nicht mögen. Du bist vielleicht kompliziert. Aber Dieter hat uns ja schon vorgewarnt. Dieter? Was hat er denn gesagt? Willst du das wirklich wissen? Was weißt du denn? Du? Das Tiramisu reicht aber nur für 4. Meine Geduld reicht ohnehin nur für 3. Aber wo 4 satt werden, da können sich auch 6 sättigen. Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Du hast ihn bestimmt nicht gewehrt. Was soll ich denn machen, wenn Florian mich fragt, ob Sie hier übernachten können? Sie hat gefragt. Du, wäre es für euch ein arg großes Opfer, wenn wir heute Nacht hier bleiben würden? Wir machen uns auch ganz, ganz klein, du. Es ist nur so, dass wir Florian unbedingt noch seine Aufnahmen machen müssen. Komm. Und was machen wir jetzt mit Viktor? Wieso wir? Willst du ihn weiter versteckt halten? Wieso ich? Soll er so lange die Maus spielen, bis deine jungen Gäste glücklich wieder verschwunden sind? Wieso meine? Wenn es nach mir ginge, wären die schon längst gegangen. Wären sie erst gar nicht gekommen, das weißt du doch. Du, jetzt bist du aber arg aggressiv, du. Und du bist mal wieder sehr nett, Karin. Oh yeah, the netter the better. Buonasera. Oh. Na? Mensch, Bergmann. Gerhard, alter Junge. Prosecco aus dem Veneto, vom Bauern. Ich habe noch nie Sektflaschen ohne Etikett gesehen. Dankeschön. Ich stelle sie mal kalt. Karin. Werner. Hallo, ich bin Florian Moser. Ich fotografiere. Und ich bin die Silvia. Gehst du mal ran? Ich habe gerade keine Hand frei. Oh, ich will gerade Werner begrüßen. Karin, du wirst auch immer jünger. Ja, ich weiß, Werner. Jedes Jahr ein Jahr jünger. Bald wird man mich wieder wickeln müssen. Jungsein ist nicht eine Frage der Jahre, sondern der Einstellung, finde ich. Finden Sie. Was ist denn das da für ein Objekt? Ja, das ist so, ich mache gerade einen Fotoband über die Toskana und das Zentralmotiv ist... Psst. Pronto? Si? Si, subito. Es ist für Viktor. Irgendwas wegen seiner Capanna. Ruf ihn doch mal. Viktor? Ist eh egal, ruf mal. Viktor! Telefon! Un attimo. Viktor! Viktor! Oh, ruft man einen Maus? Nicht. Ja. Oder ein Mann. Oder eine Papst. Sind der Gläubige schon versammelt, dann kann ich ja meine Segen für Orbi und Orbi geben. Herr Orbi, Frau Orbi, seid fruchtbar, mehrrettig, ich arme. Viktor, Telefon! Oh, I'm coming, coming, coming, coming. Wer ist denn Viktor? Sag mal, täusche ich mich oder riecht es hier etwas streng? Wieso, riecht hier was? Du weißt genau, was hier so riecht. Du weißt genau, wer Viktor ist. Ja. Una settimana, anche di più. Sì, sì, ma logico. Grazie, sì. Aspetto. Buonasera, buonasera. Der Capanna wird fertig. Erst in einer Woche. Frühestens. Oh. Oh Gott. Eine Arbeit ist gefallen vom Dach. May I introduce myself, Victor von Morgen, the writer, oder vielleicht auch the wronger. Was gibt's denn Gutes? Ich probiere einen Zucchini-Auflauf. Und hier haben wir eine Menschen-Auflauf. Wie kommst du nur immer auf deine Einfälle, Viktor? Oh, gar nicht. Meine Einfälle kommen auf mich. Sie erdrücken mich manchmal geradezu. Um nochmal auf meinen geplanten Bildband zu kommen. Ich habe mir Folgendes gedacht. Ach, ja? Und du, Gerhard, bist du immer noch Wissers? Wissers? Wissenschaftlicher Assistent. Nein, nein, seit einem halben Jahr bin ich Akkadrat. Und was ist das? Akademischer Rat. Ein akademischer Ratte. Oh, gratuliere. Ich bin auch ein Ratte. Ah, deine Schulter. Ja. Und nein, ein Maus. Aber kein akademischer. Wer will alles Eis? Ich will alles Eis auf diese Teller. Alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, ja, alles. Und was macht so ein akademischer Rat? Dasselbe wie ein Wissers. Aber er kriegt mehr Geld. Mehr Geld? Mehr liegt. Ich habe mir gedacht... Danke. Wenn man schon noch ein Toskana-Bildband macht, dann darf das nicht einfach noch ein Toskana-Bildband sein. Nein, warum denn nicht? Gerhard, sollte dein pH nicht aufgelöst werden? Soll nicht. Das ist immer noch in der Schwebe. Das Letzte, was ich von den Ferien hörte, Die Portionen sind leider etwas klein geworden. Oh, ist das alles Eis? Danke, Karin. Oh. Sehr lecker. Danke. Daher will ich einen Konzeptbildband machen mit einem durchgehenden Verfremdungseffekt, dem Toscana-Cemento. Der Gedanke kam mir, als ich zufällig mal so einen Sack mit der Aufschrift Toscana-Cemento sah. Ich stelle den Toscana-Cemento immer zentral in den Vordergrund, wissen Sie, vor das Motiv und schaffe dadurch so eine Art Fallhöhe. Aha, ja, ohne Frage. Es ging mir um diesen Gegensatz gestern, heute, beziehungsweise Technik, Natur. Das da hinten beispielsweise ist die Silhouette von, na, Pienza. Also, gestern. Mhm. Und davor steht der Zementsack. Also, heute. Ich ging davon aus, wenn der Betrachter erstmal auf den Sack gebrieft ist, wird er auf jedem Foto nach dem Sack suchen. Ja. Ich finde meinen Sack, auch ohne ihn zu suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass das was für Ihr Magazin wäre. Hm? Oder hier. Das habe ich auf der Stadtmauer von Luca aufgenommen. Vorne der Sack. Sag mal, was riecht denn hier so? Riecht hier was? Hier doch nicht. Welch ein Gedanke. Ich bring noch mal in den Pool. Oh, Sylvia, ich bin der Bademeister. Sie haben ja keine Bademütze auf. Eine Bitte, können Sie Ihre Füße reinigen, bevor Sie in das Becken gehen? Danke. Nicht sauber? Was soll das? Ich meine doch nur, dass sie nicht Blätter oder Kies ins Becken schleppen sollte. Was ist dann? Ich reinige den Filter jedenfalls nicht. Du hast den Filter noch nie gereinigt. Das habe immer ich gemacht. Du weißt doch, wie Dieter sich immer aufregt, wenn der Filter verstopft ist. Im Moment regt sich ja hier wohl nur einer auf. Eine. Bleib doch hier. Hat Karin was? Findest du, dass sie was hat? Komischer Geruch. Ja. Das ist der Scirocco. Der Wind kommt vom Tal, sehr ungewöhnlich. Normalerweise haben wir um diese Zeit den Fallwind vom Hügel. Praktisch mehr Luft. Also, und das ist bei Radar, eines dieser neuen Weinfelder. Da habe ich den Zementsack zentral in die mittlere Reihe gestellt. Sehr zentral, fast in der Mitte. Es ist genau die Mitte. Das ist doch das Thema dieses Fotos, das Zentrale. Ah, deswegen auch die Mitte. Aha. Wie könnten Sie sich diese Folge als Magazinbeitrag vorstellen? Tja, naja. Ich bin schon mit mehreren Verlagen in Kontakt. Vielleicht könnten Sie einen Vorabdruck nehmen. Wäre denkbar. Ich finde Ihr Magazin unheimlich gut gemacht. Deswegen wollte ich zuerst mal mit Ihnen sprechen, bevor ich... Ja, natürlich, sicher. Ich will mal nach Karin schauen. Ich würde Ihnen gerne einige dieser Fotos noch mal bei besserem Licht zeigen. Hier gehen die Farben doch sehr, sehr unter. Das liegt vielleicht an der Dunkelheit. Bei Farben kommt es unheimlich auf das Licht an. Da ist was dran. Obwohl ich ja eigentlich noch lieber schwarz-weiß fotografiere. Schwarz-weiß hat einen höheren Abstraktionsgrad. Hat es, ohne Frage. Willst du auch einen Schluck Rotwein? Ich bin beim Sekt. Wo ist denn der her? Die ist von Viktor. Aha. Wer ist dieser Viktor eigentlich? Ich mag ihn. Ist Karin auch an der Piscine? Nein. Stört dich die Musik? Der Mozart ist meine Kassette. Ich mag Mozart unheimlich. Ich meine, seine Musik. Liebst du Karin? Natürlich. Man soll doch seine Frau lieben, oder? Du bist so komisch. Warum lachst du dann nicht? Du hast unheimlich harte Augen. Wirklich? Ja, wirklich. Sie sind sehr, sehr hart. Ich benutze sie manchmal zum Nägel einschlagen. Weißt du, was ich glaube? Kein Stück. Dass du Angst vor dir selber hast. Ich meine, vor deinen Gefühlen. Was weißt denn du von meinen Gefühlen? Jedenfalls mehr als du von meinen. Unheimlich dünne Haare. Du hast schöne Haare. Warum hast du das jetzt gesagt? Um was zu sagen. Muss man denn immer was sagen? Du machst es einem wirklich schwer. Was denn? Muss man denn immer alles erklären? Weshalb strengst du dich eigentlich so an? Ich begreife euch nicht. Wen? Dich, Karin. Ihr habt eine so unheimlich komplizierte Art, miteinander umzugehen. Warum sagt ihr nicht einfach, was ihr meint? Meinen, nicht meinen. Du kennst uns doch überhaupt nicht. Kennst du dich denn? Kennen, nicht kennen. Erkenne dich selbst. Kennst du den? Kommt deine Frau zum Arzt? Du bist süß. Ich halte das Foto für ein ungemein gefährliches Medium. Das fand ich jetzt nicht richtig, dass du den ganzen Abwasch gemacht hast. Mit Fotos kann man mittlerweile besser lügen als mit Worten. Ich habe aber Lust gehabt, den Abwasch zu machen. Ich hasse es, wenn am nächsten Morgen alles dreckig rumsteht. Oh, oh, oh, oh. Das erweckt den Eindruck des direkten, nicht vermittelten Realitätstransfers. Aber sie hätten ihn natürlich auch machen können. Ja. Ich hätte sie nicht gehindert. Den Eindruck des, so ist es wirklich. Du verstehst mich nicht. Ich bin dagegen, dass immer die Frauen den Abwasch machen. Aber so ist es in Wirklichkeit nicht. Männer könnten doch auch mal abwaschen. Oh, muss doch nicht immer diese Rollen weiterspielen. Finde ich. Oh, es gibt immer nur Segmente dessen, was jemand sehen oder zeigen will. Ja und? Ich wollte besser sagen, eine Frau zu haben. Zum Beispiel euer Beitrag über Heine und Luca. Das war jetzt einfach versucht, Fotos zu machen, die Bezug nahmen auf das, was sie in dem Heine-Text über Luca findet. Ja, die Frauenbewegung ist eine sehr wichtige Bewegung, weil sie den Frauen hilft, sich selber. Aber das ist doch schon die Unwahrheit. Ihr habt ein beschnittenes, man kann auch sagen, kastriertes Luca fotografiert. Ja, ohne Autos, ohne Neonleuchten, ohne Fernsehantennen. Manche sollten erst mal suchen, bevor sie schon von Finden reden. Und so sieht Luca nun mal nicht aus. Mhm. Aber hast zu Heines Zeiten hat es so ausgesehen. Aber wieso denn? Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Aber wir leben nicht zu Heines Zeiten. Ich finde es schlimm, wenn wir Frauen in diesem Konkurrenzdenken befangen bleiben. Aber Heine hat zu Heines Zeiten gelebt. Will er doch nichts wegnehmen. Das will ich hoffen. Wer, wenn nicht er? Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Sie mir den Abwasch weggenommen hätten. Ich fand den Beitrag unheimlich gut aufgemacht. Weshalb entwickelst du eigentlich solche Aggressionen gegen mich? Ich hätte nur für mehr Farbkontrast gesorgt. die Anmutung. Viele Frauen haben Aggressionen gegen mich. No. Ja, eigentlich merkwürdig. Den Blaustich fand ich gerade wieder gut. Der verfremdete die ganze Sequenz etwas. Genau. Ja, blödes Wort. Ja. Sag mal, dieser Geruch, Gerhard. Was ist das eigentlich für ein Geruch? Gerhard, du riechst also gar nichts? Aber immer. Ich rieche Menschenfleisch. Ich rieche liebe Gäste. Du kennst ja das Sprichwort, ein Gast ist wie ein Fisch. Nach drei Tagen... Ist das nicht zufällig Dünger? Danke. Seit wann riecht Dünger? Seit heute Morgen. Seit heute Morgen stinkt es hier. Es stinkt, es stinkt, es stinkt. Es stinkt hier schon viel länger. Es stinkt schon seit einer Woche. Nein, noch länger. So kannst du nicht reden, Gerhard. Du siehst doch, dass ich so reden kann. Was kann denn ich dafür, dass Dieter dieses Jahr Naturdünger geordert hat? Die Oliven müssen nämlich gedüngt werden. Und dieses Jahr werden sie mit Naturdünger gedüngt. Aber nicht im Sommer, man düngt im Frühjahr oder Herbst, dann, wenn es regnet. Dass Danilo hier heute Morgen den Dünger ankarren ließ, ist reine Schikane. Wir sind hier auch nur Gäste, falls du das vergessen haben solltest. So solltest du mal mit Danilo reden, so laut und so mutig. Rede du nicht vom Reden, nicht du. Schön, die Grillen. Hm. Oh, where grilled? Ist deine Grillparty? Mein letzter Wille, eine Frau mit einer Grille. Nein. Der Grill ist ein Mystery. Man nennt ihn auch der heilige Grill. Der große Ziel von Pürsivill. Richard Wagner hat ein Oper daraus geschrieben. Oh ja. War das nicht die Oper Lodengrün? No, der heißt der fliegende Hamburger. Oder war es... The Vogel der Holland. Oh, my memory. Früher war ich ein Memoriese und jetzt bin ich ein Memoswerk. Das machen die Jahre. The more Jahre, the less Haare. Du hast doch noch schöne Haare, Viktor. Und ich? Ach, sagen Sie ihm, dass er auch schöne Haare hat. Er braucht das. Ach, Kinder, ich muss mich auf den Weg machen. Was? No. Es war schön, euch wieder mal zu sehen. Oh. Und vielen Dank für das Essen, Karin. Mhm. Es war ganz ausgezeichnet. Schon? Ja, du bist Mercatale, das... Ja. Oh yeah. Ciao, Karin. Ich möchte Ihnen noch meine Düsseldorfer Adresse geben. Moment, glaube ich, die Karte. Augenblick. Nee. Vielleicht ergibt sich ja etwas mit dem hier, mit dem Vorabdruck. Hm? Ja, vielleicht. Dankeschön. Ja. Fahr das erste Stück vorsichtig, Werner. Die Schotterstraße ist sehr ausgewaschen. Ich passe auf mich auf. Ciao, Gerd. Zum Reden sind wir ja nicht so sehr gekommen. Ein andermal. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Wollen Sie haben auch meinen Kart? Ciao. Ciao. A bad joke. Domenico Modugno, Schlagerfestival in Sanremo. Wann war denn das? Da gab's mich doch noch gar nicht. Setz dich mal zu mir. Und jetzt? Du stellst Fragen. Ist das so schrecklich, neben mir zu sitzen? Ist es so recht? Weißt du, dass du unheimlich weiche Augen hast? Ich denke, ich habe harte Augen. Wer hat dir denn das gesagt? Ich weiß es nicht. Irgendjemand. Beleidigt? Hm. Ich finde, Männer müssen gar nicht hart sein. Ich mag weiche Männer. Hat Karin was mit Viktor? Was soll denn das jetzt? Das machst du ganz süß. Was? Die Art, wie du solche Fragen abblockst. Ich würde gerne mal mit einem alten Mann schlafen. Wie alt war die älteste Frau, mit der du geschlafen hast? 152. Eine Bulgarin. Sie wirkte aber viel jünger, weil sie sich ein Leben lang nur von Joghurt ernährt hatte. Und die Becher hatte sie immer aufgehoben. Und aus den Bechern hatte sie dann ein Haus gebaut. Das größte Haus Bulgariens übrigens. Sehr schön, nur ein bisschen wackelig. Nicht gerade beischlaffest. Aber sonst, also wenn man Joghurtbecherhäuser mag, magst du Joghurtbecherhäuser? Magst du es, wenn ich so sitze? Warum soll ich das mögen? Es gibt Männer, die mögen das. So? Das müssen aber komische Männer sein. Nicht so komisch wie du. Na, Gott sei Dank. Da habe ich dich ja doch noch mal zum Lachen gebracht. Warum fällt dir das eigentlich so unheimlich schwer? Was denn? Ehrlich mit dir und deinen Bedürfnissen umzugehen. Was weißt denn du von meinen Bedürfnissen? Das und das und das. Werner! Ich will nicht stören, aber mein Wagen, Ich bin in der ersten Kurve von der Straße abgekommen. Zwei Räder über der Böschung. Ich weiß selber nicht, wie ich da rausgekommen bin. Vorsicht, Ocho. Zu spät. Sag mal einen Satz mit Mahlzeit. Das erste Mal seit 10 Tagen konnte unser Urlauberpaar wieder ungestört frühstücken. Ach, Karin. Ist das nicht herrlich? Nur du und ich und die Sonne Italiens und weit und breit. Und? Darf man erfahren, ob du gestern noch herausgefunden hast, wann er eigentlich geht? Hast du herausgekriegt, wieso Danilo jetzt auch am Sonntag pflügt? Hast du was dagegen, wenn wir mal einen Moment beim Thema bleiben? Hast du hier die Themen gepachtet? Hast du dir mal klargemacht, dass Dieter jeden Moment hier aufkreuzen kann? Hast du Angst vor Dieter? Hast du zufällig die Marmelade? Bitte. Sag mal einen Satz mit Marmelade. Hast du zufällig die Marmelade? Es geht nicht um Angst oder nicht Angst. Es geht darum, dass wir Dieter gegenüber gewisse Verpflichtungen haben. Etwa die, keine Gäste zu haben. Und was haben wir hier? Sprich dich ruhig aus. Ja, Gäste! Gäste, Gäste! Gut. Sind wir jetzt auf dem Niveau angelangt? Waren wir jemals auf einem anderen? Dieter! Dieter!